know what? Or die. Die Hardcore Punk Sendung auf Radio Z. Hallo, hier ist DIY or Die mit der, was haben wir denn? Mai, mit der Mai-Ausgabe. Sagst du auch noch Hallo? Hallo, hallo, hallo, willkommen. Hallo, hallo. Wir sind heute zu zweit und es waren gerade MDC mit Dead Cops / America is So Straight von ihrer Million of Dead Cops LP, die sie 82 auf ihrem eigenen Label R Records zusammen mit Alternative Tentacles rausgebracht haben. MDC hatten sich 79 in Austin, Texas als The Stains gegründet. Unter dem Namen gab es eine 7-Inch, John Wayne Was a Nazi, das war 81. Und dann irgendwann im Laufe des Jahres 82 sind sie dann zusammen nach San Francisco umgezogen und haben sich in MDC umbenannt und sind definitiv eine der prägenden, vielleicht auch prägendsten Bands für den frühen, schnellen und politischen Hardcore-Punk in den USA. Und inklusive Pausen sind die bis heute aktiv. Die letzte Veröffentlichung war von 2023. Okay, wow. Habe ich mir aber nicht angehört. Habe ich nur bei meiner Recherche festgestellt. Und auch wenn sie umgezogen sind, ihr Ursprungsort ist heute unser Thema, nämlich Texas, beziehungsweise Punk aus Texas. Und das heißt, die ganze Sendung durch geht es jetzt nur um Punk aus Texas und Andi fängt da mal als Erster an. Ja, danke. Oder als Nächster? Ja. Wie auch immer. Danke für die schöne Einleitung ins Thema. Meine erste Band, die ich dabei habe, da kann ich eine bisschen ähnliche Bandgeschichte erzählen wie bei MDC. Waren auch Kumpels. Es geht um The Dicks aus Austin, Texas. Parallelen deshalb, weil die auch nach San Francisco umgezogen sind. Ich habe die Dicks Kill from the Heart LP heute dabei, eine der legendären radikalen Punk-Platten der 80er, erschienen im Original 1983 auf SST Records. Irgendwann vor 10 bis 20 Jahren wurde das auch mal auf Alternative Tentacles wieder veröffentlicht. Ist mittlerweile leider auch rar. Und jetzt haben die guten Leute von Superior Viaduct das offiziell wieder veröffentlicht. Leider auch unbeabsichtigt zu einem traurigen Zeitpunkt, weil vor ein paar Wochen, ich habe jetzt den genauen Zeitpunkt nicht im Kopf, der Sänger Gary Floyd von den Dicks verstorben ist, auch einer der legendären wichtigen Punk-Sänger der 80er und vielleicht auch noch 90er, der hat dann nach The Dicks auch noch Musik gemacht. Genau. Ich erzähle gleich noch ein bisschen mehr von The Dicks. Wir hören nämlich zwei Songs. Den ersten Song, den ich ausgesucht habe, ist der Titelsong der LP Kill From The Heart. Und danach erzähle ich euch noch ein bisschen über die Dicks. Dicks Kill From The Heart. Das waren The Dicks mit Kill From The Heart, You're Messing With Rats Who Gonna Kick Your Ass. Und diese Zeile in dem Song sagt eigentlich schon ein bisschen aus, worum es bei The Dicks so ging. Mega beeindruckende Band aus dem Herzen Amerikas, Texas. Und ja, was soll ich sagen zu The Dicks? Absolut kompromisslos, radikal, queer, kommunistisch, in your face. Offensive, auch auf in der guten Art und Weise. Also ich bin wirklich Riesenfan der Band. Die Band hat sich 1980 gegründet und hat da ihre, ja, wie soll ich das schreiben, ohne in Superlative überzugehen, eine der wichtigsten Punk-Singles oder Seven Inches mit einem der wichtigsten Songs, Hate the Police, herausgebracht. Das war der Startschuss von The Dicks. Danach folgten eine Split-LP mit Big Boys, zwei LPs und noch eine zweite Dicks Seven Inch namens Peace, auch sehr empfehlenswert. Ja, also wirklich fantastische Band und auch eine gute Einleitung nach MDC gleich in den Text in unsere Texas-Sendung, weil auf dem Niveau wird es weitergehen. Nee, ich finde es schon erstaunlich, dass sehr viele Texas-Punk-Bands sehr links waren, sehr politisch und auch die Gay-Queer-Note sehr hoch war, also für doch einen sehr konservativen Staat, aber gut, alles, was ich bisher über Austin gelesen habe, war, Austin ist schon auch seine, scheint schon auch seine progressive, linke, liberale Insel in diesem doch eher konservativen bis rechten Bundesstaat zu sein und auch schon mit einer sehr starken Hippie-Bewegung, auch schon in den 60ern, 70ern, also daher vielleicht auch kein Wunder, dass dort die Punk-Welle auch so losgetreten wurde in den 70ern. Also, Dicks. Ja, und je mehr Repressionen da sind, umso eher kanalisiert sich halt vielleicht auch die Wut. Und das ist vielleicht auch noch mit ein Grund, warum es... Mit Sicherheit, ja. Ja, da ist man dann noch... Ja, das ist ja auch oft bei Midwest-Punk in Amerika ja auch so der Fall. Das stimmt. Genau. Ja, bevor ich jetzt hier noch... Ich könnte jetzt bestimmt noch... minutenlang über die Dicks schwärmen. Holt euch das Teil, holt euch die anderen Platten oder hört es euch im Internet an. Also es ist wirklich klasse. Ich habe noch einen zweiten Dicks-Song ausgesucht, einen, der ein bisschen anders klingt, weil so wie viele Texas-Bands, die ich heute vorstelle, waren die Dicks auch sehr musikalisch vielseitig. Der Song, den ihr jetzt hört, ist der heißt Anti-Clan Part 2. Wie ihr euch denken könnt, es gibt auch einen Part 1. Es ist der Part 1 ist die Punkrock-Version, Part 2 ist die Blues Swamp, wie auch immer, Version. Also das ist jetzt wird sehr amerikanisch. Genau. The Dicks, Anti-Clan, auch von der Kill from the Heart LP auf Superior Viaduct. This is from the policeman in Texas. Yeah, das waren Dix aus Austin, Texas mit Anti-Clan Part 2 von der im Original 1983 erschienenen Kill From The Heart LP, legendäres Punk-Album, Rest In Peace, Gary Floyd. Und das ist die zweite Texas-Band, die wir heute gehört haben. Jetzt geht's weiter mit einem ähnlichen Texas Giant, den guten Freunden von Dix, den Big Boys. Und jetzt muss ich wirklich ein bisschen aufpassen, dass ich mich nicht in Superlativen überschlage. Andi, lass es raus. Ich lass es raus. Also Big Boys ist nee, Big Boys ist wirklich eine meiner Lieblingsbands und das sagt jetzt einfach, damit belasse ich's. Nee, weil bei Big Boys möchte ich, ich habe einige Songs mitgebracht. Grund dafür ist nicht nur, weil wir heute eine Texas-Sendung machen, sondern weil alle drei Big Boys LPs auf Touch and Go wieder veröffentlicht wurden. Also die ersten drei LPs wurden wieder veröffentlicht und die habe ich alle drei dabei. Und da habe ich heute verschiedene Songs ausgesucht, sogar fünf Stück. Der Grund, warum ich so viele ausgesucht habe, weil es unmöglich ist, die Big Boys in einem Song zu zeigen. Es ist nämlich eine so facettenreiche Punkband gewesen, die unterschiedlichste Styles vermischt hat, von Punkrock bis Postpunk, Hardcore, Funk, Soul. Auf dem dritten Album sind sogar Rap-Einlagen, also es waren einfach riesige Musikfans und auf der Fun EP, die jetzt leider noch nicht, ich hoffe, noch nicht wieder veröffentlicht wurde, ist auch eine Zeile der Big Boys, die ich gerne zitieren möchte. I'm a punk and I like Sham. Cockney Rejects are the world's greatest band, but I like Joy Division and Public Image too. I know that's not the thing I'm supposed to do. Und sie haben einfach da in diese ganze konservative Hardcore-Punk-Sache überhaupt nicht reingepasst. Also nicht nur musikalisch, sondern auch inhaltlich waren sie super politisch, dann aber auch wieder Fun-Punk, macht eure Band. Dazu waren sie auch ähnlich wie Dix und MDC auch aus so einem ja queeren, gayen, draghaften Umfeld aus Austin, Texas, was dann auch auf den Live-Konzerten ausgelebt wurde. Also mega spannende Band, mega Party-Band. Trotzdem dann auch immer wieder mit ernsten Songs dazwischen. Also man in irgendwelchen Punk-History-Büchern habe ich mal gelesen, dass sie wohl jede Show abgeschlossen haben mit den Worten Now go and start your own band, weil es ihnen auch so wichtig war, dass sie nicht irgendwie jetzt eine coole Band sind, sondern dass es so ein gemeinsames Erleben ist. Und ja, das finde ich einfach super inspirierend, weil ich meine, es hört sich jetzt vielleicht auch ein bisschen hippiehaft an, aber ich finde, Punk ist immer so negativ und es geht so oft um so ja nihilistische, destruktive und auch natürlich auch ernste politische Themen. Und ich finde es eigentlich auch sogar sehr erfrischend, dass eine coole linke Punkband damals auch so eine gute Fun-Musik gemacht hat und Party-Musik. Und das, ja, das alles dann in so einem trotzdem halt irgendwie coolen politischen linken DIY-Spirit. Und genau, ohne dass sie dabei irgendwie jetzt auf Kommerz oder auf großem Erfolg geschielt hätten. Und auch versucht halt, andere mitzuanimieren. Voll, weil genau. Punk ist Musik von ja. Friends für Friends. Ja, voll. Und genau, also ich denke mal auch so diese ganze dieser ganze Big Boys-Wahnsinn gipfelte dann auch in so einer Tour in den 80ern, wo Big Boys zusammen mit Minor Threat, was ja auch irgendwie eine wilde Mischung ist, und Trouble Funk, einer komplett afroamerikanischen Funkband aus Washington D.C. Auf USA Tour waren. Also das war wirklich, ey, diese ganzen konservativen, engen US-Hardcore-Punk-Sachen wollen wir nicht. Wir stehen auf Musik, wir stehen auf radikale Kunst und genau, das war jetzt so mein rührender Plädoyer für die Big Boys. Genau. Ich habe jetzt, ich kann danach gerne noch. Wir machen mal wieder Musik, ja, vielleicht kann ich mich jetzt drei Songs ein bisschen beruhigen. Und genau, wir hören jetzt vom ersten Album Where's My Towel, das ist von 1981, den Song Complete Control. Danach im Anschluss vom zweiten Album Lullabies Help the Brain Grow, das ist von 83, We Got Your Money. Und dann hören wir nochmal einen Song, der vom dritten Album No Matter How Long the Line at the Cafeteria, But There's Always a Seat. Ich muss mir das sehr viel merken. Von 85, No Love. Also jetzt dreimal. Ich krieg's hier noch hin. Ich habe mir alles ist alles in meinem Kopf. wir lachen gerade sehr viel nur. Das können die Zuschauer und Zuschauerinnen leider nicht hören. Oder es nicht sehen. Jetzt kommen die Big Boys. Ich beruhige mich ein bisschen und danach sage ich euch nochmal in Ruhe, wie die Songs hießen. Yo, Big Boys. Wants to talk, but you're not gonna listen. Okay, get ready. Ja, yeah, das waren dreimal Big Boys aus Austin, Texas, hier in unserer DIY or Die Austin, nicht Austin, sondern DIY or Die Texas Special, Entschuldigung für den Versprecher. Es ist aber fast ein Austin Special, weil die meisten Bands das stimmt. Ich sind Austin-based. Ja, das stimmt, ja. Ja, ja, aber es ist ein Texas Special. Ja, also nun ist nochmal klar verstanden. Ja. Ihr habt jetzt dreimal Big Boys gehört, das waren gerade war es der Song No Love von ihrer dritten LP, davor war der Song We Got Your Money von ihrer zweiten LP und davor der Song Complete Control von ihrer ersten LP. Alle drei LPs wurden jetzt auf Touch and Go Records wieder veröffentlicht, deswegen heute hier so ein intensives Big Boys Special. Und ihr habt jetzt ja auch schon raushören können, wie unterschiedlich die Big Boys waren. Also wirklich von traurigen Pop, Indie-Punk bis zu gröligen Party-Oi-mäßigen Funky-Kram bis hin zu Hardcore-Punk. Und ähnlich abwechslungsreich geht es weiter. Ich habe jetzt noch zwei Songs der Big Boys dabei. Einmal den Song Fight Back von ihrer zweiten LP. Das ist auch nochmal ein hardcoreigerer Song. Und danach hört ihr Spit vom ersten Album, was übrigens mein Favorit ist. Der ist wieder mehr funky. Und genau, und dann geht's weiter. Erstmal jetzt noch die zwei Songs. Wie gesagt, Big Boys, check das aus. Du hättest eigentlich fast auch eine Big Boys-Sendung machen können. Eine Big Boys-Sendung, ja. Ja. Und ich habe noch nicht mal eine Dead Kennedy-Sendung gemacht. Okay, also erst eine Dead Kennedy-Sendung und dann noch ja. Big Boys. Alles klar. Okay. Wir notieren uns. Ja. Jetzt hört ihr nochmal zweimal Big Boys. Genau. Ja, dass es wieder veröffentlicht wurde, habe ich schon erwähnt. Und dass die Band aus Texas kommt, erklärt sich von selbst. Viel Spaß mit Fight Back und Spit. One, two, three, four. Up. story that's true to every musician's heart. A lot of club owners don't care how good a band is. All they want is for people to keep going to their bar, buying those cheap, weak mixed drinks and that generic beer. Well, we're just gonna keep acting crazy and give the customers a little bit of what is fun and what's happy in their lives. Isn't that what rock and roll and grooving is all about? You know what I'm talking about, don't you? Yeah, das waren Big Boys mit Spit und davor habt ihr gehört Fight Back von den ersten beiden Big Boys LPs. Die ersten drei LPs jetzt wieder veröffentlicht auf Touch and Go Records. Das war der erste Part von mir zu Texas. Jetzt übernimmt Jesse und vielleicht können wir dann ein paar Sachen dabei. Aber ich hoffe, ihr hattet viel Fun mit den Big Boys. Ich auf jeden Fall. Jetzt kommt Jessie. Also ich auch, ja. Jetzt wird's, wir machen einen Sprung in der Zeit. Ich habe nämlich keine alten Sachen aus den 80ern dabei, sondern ich habe so noch ein bisschen geguckt, was in meiner Plattensammlung denn aus Texas so vorhanden ist. Und genau, deswegen mache ich einen zeitlichen Sprung. Als erstes hört ihr, und zwar einen Sprung in die Nuller- und die Zehnerjahre, um das schon mal so ein bisschen voranzukündigen. Als erstes hört ihr Hex Dispensers, ebenfalls aus Austin, und zwar von ihrer ersten LP von 2007, den Song Forest Ray Colson. Forest Ray Colson war eine real existierende Person, die 51 unter dem Namen Man from Mars oder der Bezeichnung Man from Mars in den USA Schlagzeilen gemacht hat. Er hatte nämlich über einen Zeitraum von, ich glaube, mehr als 6 Monaten Supermärkte überfallen. Und für die Überfälle hat er sich ein Outfit zusammengestellt aus einem Leder-Football-Helm mit mehreren Antennen, eine Gasmaske, Patronengurt, Totenköpfe, so wie ein Gewehr, sieht eher aus wie so ein Nazi-Alien. Und auf jeden Fall ist er dann mit 27 bei einem Überfall erschossen worden. Und über diese Story singen die Hex Dispensers, das ist ein bisschen ein Zungenbrecher, Forest Ray Colson. Der Song geht so. ist immer noch DIY or Die auf der 95,8 und es waren Hex Dispensers mit Forest Ray Coulson. Als nächstes habe ich ebenfalls aus Austin The Altars dabei. Die hatten nur eine LP, self-titled, und zwar 2008, auf Adelante Discos rausgebracht. Und es ist ganz cooler, treibender Hardcore-Punk, unter anderem mit der Bassistin von Signal Lost. Und von dieser Band hört ihr den Song Night Terrors, The Altars. Das waren The Altars, diese Platte, die habe ich ungefähr schon seit 100 Jahren nicht mehr angehört und habe die dann wieder entdeckt. Und ja, ich hatte mir die damals gekauft, als sie aktuell war und die ist eigentlich tatsächlich ziemlich geil. Voll. Als nächstes kommt auch eine geile Band, da haben Anni und ich uns vorhin schon drüber unterhalten, auch wieder aus Austin und zwar Desconocidos. Cooler, treibender Mix aus Gothy, Dark Punk, Death Punk. Wie auch immer, mit Hardcore-Punk-Einflüssen und von ihrer En la Obscuridad-LP von 2010 hören wir jetzt was. Und wir haben die, war das auch 2010 oder 2011, als die im KV gespielt haben? So um den Dreh rum wahrscheinlich. Müsste sowas gewesen sein, ja. Ja, es war auf jeden Fall ein sehr cooles Konzert. Voll, voll. Hat richtig Bock gemacht. Voll. Und ja, genau, Desconocidos mit dem Song No Son Libre. Die LP kam auf Trabuk Records raus. Son libres por las reglas que hicieron este país. No son libres. Desconocidos mit No Son Libre. Und als letztes im Mann-Set habe ich Crooked Banks dabei. Das ist sehr cool, knarziger, treibender Punk. Ein Trio mit einem männlichen Schlagzeuger. Und von ihrer sehr guten zweiten LP, die auch einfach nur Two heißt und 2017 auf Nervous Intent rausgekommen ist, hört ihr den Song Rabbit Hole. Und danach gibt's noch ein paar alte Texas-Sachen. Da übernimmt dann Andi nochmal die letzten paar Minuten, aber jetzt erstmal Crooked Banks mit Rabbit Hole. Das waren Crooked Banks mit Rabbit Hole. Und jetzt gibt es zum Abschluss nochmal von Andi mehrere ältere Texas-Sachen. Und zwar geht's weiter mit Really Red und dann noch einem quasi spontan Set. Genau, und echtes Live-DJ. Genau. Sollen wir nochmal Plätze tauschen? Ich glaube, das geht okay. So. Das geht so. Ich möchte nur mal kurz erwähnen, dass Really Red aus Houston war. Wir hatten jetzt nur Austin, aber jetzt kommt Houston. Ah, jetzt kommt doch noch was, was kommt, nicht kommt aus, Houston. Aus... Okay, also ja. Es ist wirklich ein Texas-Special. Es ist ein Texas-Special, ja. Nur falls es ja. Bisher nicht klar war. Genau. Ich habe jetzt so viel über Big Boys und über Dicks erzählt. Jetzt kommen noch ein paar meiner 80s und Late 70s Texas-Highlights. Wir starten mit Really Red aus Houston, Texas, mit dem Song Too Political von ihrer ersten LP. Auch für mich ähnlich geiler Politpunk wie Big Boys und Dicks. Und danach schauen wir mal, was passiert. Auch, es bleibt auf jeden Fall Texas. Da wird improvisiert, genau. Ja, dann viel Spaß mit Really Red und weiterem Texas Punk. Middle class liberals all naked. das waren nochmal drei Texas-Hits. Ihr habt gehört Bobby Sox mit Learn to Hate in the 80s, davor The Next mit Cheap Rewards und davor Really Red, Too Political. Und das war... Fragezeichen, genau. Seid ihr too... Nicht, dass wir too political sind. Das war unser Texas-Special. Genau. Bei DIY or Die. Genau, und die nächste Sendung kommt dann voraussichtlich im Juni. Wenn ihr die Playlist nachlesen wollt und alte Sendungen hören wollt, dann könnt ihr das auf diyodie-radio.blogspot.com. Wir möchten heute ganz besonders den Ronny grüßen. Jo, Grüße. Und genau, das war DIY or Die mit Andy und Jess. Und jetzt hören wir... Noch ein Outro aus Houston, nämlich AK-47, den Song habe ich schon mal gespielt. The Badge Means You Suck. Ciao. Agreed. Self-righteous, I'd like to set criminals free. Give me a nice little home up near Conroe, where the neighbors are just like me. But every time I see the uniform, I realize I've had the luck to only read about their latest deed, and this badge is mine. Fuck! Just when you see them coming, the badge means you suck. A black man just back from NAMM. If folks thought he was a little bit odd, judging nights to calm his nerves, always talking about God. Well, a black man running in the evening to a cop is a nigger crook. They had two loaded revolvers. Milton had just one cook. Why, he didn't get a chance to convert them.